Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute: schräg und unkaputtbar, die britische Band The Fall. Am Mikrofon ist Thomas Elber. Janet, Johnny and James, ein Stück der jüngsten CD von The Fall, Country on the Click. The Fall sind ein Phänomen und um dieses Phänomen geht es heute im Soundcheck. Sie sind eine der dienstältesten britischen Underground-Bands und haben unzählige Platten hervorgebracht. 1977 wurde die Gruppe benannt nach einem Roman von Albert Camus, in Manchester gegründet. Hauptfigur in der Band ist bis heute der charismatische und seltsame Mark E. Smith. Ihn als Sänger zu bezeichnen, würde der Sache nicht gerecht werden. Er ist ein genialer Nuschler, ein schräger Texter, Despot und der wohl exzessivste Biertrinker der englischen Underground-Szene. Hören wir zwei Songs aus den frühen Tagen der Band. Hier sind The Fall. Conspiracy, Kicker, Kid Conspiracy, Jay Hells, Panic Break, and Slickers, King of Team, Kicker, Kid Conspiracy, Kicker, Kid Conspiracy in the marble halls of the charm school. Half-Lair is punished. On the marble miller chip, the FA broods. And Half-Lair can be punished. And then guest of the Euro State magnates. Corporates, you elects. There's down four walls and one goal. But that's none of your business. Kick off, Kid Conspiracy, kick off, Kid Conspiracy, kick off, Kid Conspiracy, kick off, Kid Conspiracy, bubble fan at the bus stop. Stretch on the balls of his feet in the Christmas rush. Had in his hands two lager cans, some to himself at the back, at the top. Modifications on the club units, plastic, slime, partitions, cocktail, zigzag, Tudor bar, Pat McCat, the very famous sports reporter, is talking there. Remember, you are abroad. Remember, the police are off. Remember, the unemployed. Remember, my express account. Hot dogs and seat for Mr. Hogg. Hot dogs and seat for Mr. Hogg. And his grotty spawn. And living brochures for ground units. Rebellious Jukebox vom ersten Album von 1979, Live at the Witch Trails und Kicker Conspiracy, ebenfalls aus den frühen 80ern. The Fall werden immer wieder gerne genannt, wenn es um die Manchester-Szene geht und ging. Zu dieser Szene zählen in den frühen 80ern zum Beispiel Bands wie Joy Division, Buzzcocks und einige mehr. Spricht man Marky Smith, der ja im Prinzip schon alleine für The Fall steht, auf die Manchester-Szene an, so kontert er mit Herman Hermits, einer Beatband aus den 60ern. Die auch aus Manchester stammt natürlich. Das ist die Manchester-Szene. Eine typische Reaktion von Marky Smith auf Trends und Meinungen. Every time I see you look in my way, baby, baby, can't you hear my heartbeat? In the park or walking down the highway, baby, baby, can't you hear my heartbeat? When you move up closer to me, I get a feeling that's ooh-wee. Can feel. You put your arms around me. Baby, baby, can't you hear my heartbeat? Then I'm glad, I'm mighty glad I found you. Baby, baby, can't you hear my heartbeat? When you asked me to meet your mom, I knew the baby we'd be going far. Can't you hear the pounding of my heartbeat? 'Cause you're the one. Baby, baby, can't you hear my heartbeat? Now's the time to go and see the preacher. Baby, baby, can't you hear my heartbeat? Red bells are gonna chime. Baby, baby, you're gonna be mine. Can't you hear the pounding of my heartbeat? 'Cause you're the one I love. Hermanns Hermits mit Can't You Hear My Heartbeat. Wesentlich mehr mit dem Sound von The Fall hat wohl Captain Beefheart zu tun. Das ist wohl auch einer der wenigen Namen, die Marky Smith neben der Kölner Band Can als seine Einflüsse preisgibt. Hört man in das Frühwerk des amerikanischen Poeten und Sängers, so gibt es tatsächlich einige Gemeinsamkeiten. Hören wir Captain Beefheart vom Safe as Milk Album von 1968 mit dem Stück Plastic Factory. music teachers, the best you clean, what is blazons for the system, and you know in your brain. Beefheart mit Plastic Factory und Leave the Capital von The Fall aus dem Jahre 81. Ich glaube, an dieser Stelle sollte man mal den kürzlich verstorbenen Radio-DJ John Peel erwähnen. Ich glaube, es gab wohl keinen größeren und vielleicht auch prominenteren Fan von The Fall und kaum ein Radioprogramm von Peel ohne ein Stück von The Fall. Er machte diese Band auch über die Englandsgrenzen bekannt und so war es kein Wunder, dass sich die ersten Klänge von The Fall Anfang der 80er über seine Show vernahmen. Ganz vorne dieser Song hier, Container Drivers. Drivers and the drivers here are consumers, and the drivers. Look at the grey court for 2 days, with the train line for 2 days, to limestone and grey. Arrow, arrow, roll up, roll up, they are containers, and the drivers here are containers, and the drivers here are containers. The last days of the poor old jeans, this is not the town. Mixed girls come out of the ground, sweat on their way down, sweat on their way down. They are out containers, and the drivers. F. Jackson, distant relation, communists are just part-time workers, and there's no thanks for the loading bay ranks. Our containers, and the drivers here, our containers, and the drivers here. So klang The Fall live um 1980 recht vital, ungehobelt, verglichen mit den Shows, die dann wesentlich später waren. Aber dazu mehr im Laufe dieses Soundchecks. Ich glaube, eine Person aus Manchester ist recht prägend auch für Marky Smith gewesen. John Cooper Clark, eigentlich wie Marky Smith, eher Poet als Sänger. Er beschrieb das Manchester von unten, die dunklen Ecken der Stadt sozusagen, hat aber auch stets ironische und witzige Texte, wie zum Beispiel I've Married a Monster from Outer Space auf Lager, die er dann mit Produzent Martin Hennett und den Invisible Girls in Musik umsetzte. With an alien being whose skin was jelly, whose teeth were green. She had the big bug eyes and the death ray glare, feet like water wings, purple hair. I was over the moon, I asked her back to my place, and then I married the monster from outer space. The days were numbered, the nights were spent in a rent-free furnished oxygen tent, where a cyborg chef served up moon beans, done super rapid on a laser beam. I needed nutrition to keep up the pace when I married the monster from outer space. We walked out, tentacle in hand, you could sense that the earthlings would not understand. They go nudge, nudge when we got off the bus, saying it's extraterrestrial, not like us, and it's bad enough with another race, but fuck me, a monster from outer space. Another age. She lives in 1999. my friend. A blob of slime each time I see a translucent face. I remember the monster from outer space. Es gibt einige Coverversionen von The Fall. Einige werden wir im Laufe dieser Sendung hören. Da gibt es ganz seltsame und schräge Bands, die gecovert werden, quer durch die Bank sozusagen. Hier sind es die amerikanischen The Monks, eine Beatband, die 1964 also von GIs in Berlin gegründet wurde und dort ihre kurze und schräge Karriere begann. Black Monk Theme Part 1 stammt von ihnen und das ist die Version von The Fall. Make me hate you, baby. Black Mitte der 80er war die kommerziell erfolgreichste Zeit für The Fall. Das war die Zeit für Independent-Hits wie Hit the North zum Beispiel. Die Fall oder The Fall, eine bunte Band. Brick Smith war eine Gitarristin und die Ehefrau von Mark E. Und es sah für einen Moment so aus, als würden The Fall in die Charts gehen. Es gab sogar ein Video zu diesem Song. Es gab einige Momente in der Geschichte von The Fall, wo Mark E. Smith den Rahmen seiner Band verließ und mit anderen Künstlern oder Bands zusammenarbeitete. Beispiel Anfang der 90er mit der Manchester-Band In Spiral Carpets. Andere Band, aber typisch Mark E. Smith, seine signifikante Stimme in dem folgenden Song I Want You. Broken. The pains and tears, me, the barriers broken. And climb up broader. New Prince aus der erfolgreicheren Zeit der Band Mitte der 80er. Es gibt genügend Fall-Enthusiasten, die sich die Mühe machen, Infos über das Geschehen der Gruppe ins Internet zu stellen. Und so existiert auch endlich die Möglichkeit, fast sämtliche Texte von Marky Smith nachlesen zu können. Was sich hier offenbart, ist ein William S. Burroughs der Musikszene und er dürfte weit mehr Aufmerksamkeit verdienen, als ihm zuteil wird. So unterschiedlich wie die Fall-Stücke sind auch die Texte. Einige wirken dahingepuzzelt, andere mit viel Arbeit konstruiert. Hören wir The Fall mit New Face in Hell. enthusiasts and the Sam's local government broadcaster and uncover secrets and scandals of these simple tight proportions. A guest goes next door to his neighbor, secretly excited, as a bombman shot was a hunter whom a wireless enthusiast wanted friendship and favor of. Muscular, thick-skinned neighbor is at the table, poisoned just 30 seconds before my parties who knew about wireless enthusiasts for coming revelation. We can keep on our zip to the tip of the tip. It was a tickle. A punky line of sweat covers enthusiast forehead as the realization hits him. The same government Simon is now dead neighbor voted for and backed and talked of on three punches. I tricked him into the war against the people whom I formerly dead idiots next door and wireless enthusiasts would wish favor on. They had some good chats. I think that you can never tell. Kein Wunder, dass die Aufnahmen auf dieser CD The Legendary Chaos Tape heißen. Das war New Face in Hell von The Fall. Es gibt eine Compilation, die heißt Perverted by Mark E., eine Compilation des deutschen Zickzack-Labels, dass die sich voll und ganz The Fall verschrieben haben. Deutsche und amerikanische, englische Gruppen covern hier The Fall oder komponieren im Sinne der Band. Es gibt richtige Höhepunkte, Beispiele. Michaela Melian, Bassistin von FSK, die sich die Mühe gemacht hat, den Fall-Sound digital nachzubauen. Hören wir bis zu den Nachrichten den Song Fallen. Gleich gibt es eine weitere Stunde The Fall im Soundcheck.